Hallo, diesmal ist René nicht dabei und deswegen werden einige sich von fiesen Aliens umbringen lassen oder sich wie Kübelböck von einem Schiff stürzen oder durch die geschlossene Fensterscheibe springen. Na, das sind ja schöne Aussichten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Und während René eine kleine Pause macht, ist er endlich zurück aus seiner wohlverdienten Podcast-Versenkung. Der Mann, auf den ihr schon 2 Folgen warten musstet. Hallo Marc. Hallo Stefan. Ja. Na? Ja, das ist schon mittlerweile schon ganz ungewohnt, hier zu sein wieder. Ja, das ist ja schon 2 Monate her, glaube ich, oder? 2 Monate. Fast. Na, 1 Monat, oder? Ja, 2 Folgen. Musste ich aussetzen, aus verschiedenen nicht näher benannten Gründen, ja. Aber sei es drum. Wenigstens schaffen wir es, dass du die Folge nicht alleine aufnehmen musst. Ja, ist ja nicht so einfach mit euch. Ja, stimmt. Weg, jetzt der andere weg, René hieß er, ja? Ja, der Name verblasst mittlerweile schon leicht. Ja. Aber bevor wir hier weiter zu schmutzigem und ganz preiswertem Smalltalk kommen, möchte ich euch auch da draußen ganz herzlich begrüßen. Zu einer neuen Folge von Bieterunterhaltung, Suche Zuhörer. Und ich würde sagen, Stefan, jetzt geht's auch gleich los, weil wir haben wieder jede Menge Sendungen vor uns. Ja, so ist es. Ja. Aber an der Stelle natürlich müssen wir auch René grüßen, der erlebt seinen wohlverdienten Sommerurlaub. Entschuldigung, wen? René, ach hier. Ah, ja, ich sagte doch, die Namen verblassen. Genau, der auch so ein cooles T-Shirt hat wie du. Und wie ich. Er trägt es allerdings ein bisschen seltener, immer mit wechselnden Ausreden. Passt ihm es nicht? Vielleicht ist er dicker geworden, also keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht mehr so ganz zufrieden mit dieser qua Arbeitskleidung, weil Arbeitskleidung ist selten auf den Leib zugeschnitten, ist selten Maßanfertigung und das merke ich schon. Ja. 3,5 Mal gewaschen und du siehst schon, der Aufdruck, der blättert schon so langsam ab, es geht ein bisschen aus dem Leim und damit meine ich das Shirt und nicht mich. Ich gehe mittlerweile, schönen Dank für die Blumen. Genau. Ich gehe mittlerweile 2-mal die Woche zu RV Fit. RV Fit muss ich nicht erklären, das kennen unsere Zuhörer. Auf jeden Fall. Das war ein wunderbarer Satz von Hagen Räther, mein Lieblingskabarettist. Letztes Jahr war ich mal wieder bei ihm. Und der spielt immer, also 2 Stunden, 3 Stunden, so wie er Bock hat. Er ist dann so jemand, der dann auch so Sachen sagt wie, wenn es ihnen zu viel wird, gehen sie einfach, ne? Das ist völlig in Ordnung. Stehen sie auf und gehen. Stehen sie einfach auf und gehen. Naja, und jedenfalls prägte er den Satz, dieses und jenes und bla und Politik hier und da und wie schlimm und alles Vollidioten etc. und so weiter. Und irgendwann fiel der Satz, den fand ich so toll, na, ihnen muss ich das nicht erzählen, sie sind mein Publikum. Sie sollten das eigentlich wissen. Also an euch da draußen, RV Fit werde ich nicht weiter erklären. Möchtet ihr wieder erwarten, wissen, was das ist, weil ihr uns jetzt gerade erst hört oder wie gesagt, in der Vergangenheit noch nicht gehört habt. Da gibt's ein paar Folgen aus der Vergangenheit, wo wir das lang und breit erklären. Da kommen wir jetzt nicht nochmal drauf zurück. Ja. Jedenfalls, ich bin jetzt 2-mal dort pro Woche und merkt mein Körper natürlich sofort. Aua, aua, sage ich, aller Orten. Ja. Aber gut, von nichts kommt nichts. Ja, warum jetzt auf einmal 2-mal die Woche? Bist du sonst immer nur 1-mal die Woche hingegangen? Naja, krankheitsbedingt oder weil mal wieder irgendwas anderes war, musste ich also den einen oder anderen Termin ausfallen lassen. Und ich erinnere mich noch, als ich das letzte Mal gemacht habe, vor 2 Jahren, da war dann mit Urlaub und Krankheit etc. waren so viele Termine ausgefallen, dass ich irgendwann hinging und die meinten, oh, heute ist ja ihr letzter Termin. Ich sage, wie? Ich habe doch da noch so viele offen. Das sind doch mal 24 Termine. Ja, aber du musst sie innerhalb einer bestimmten Zeit abarbeiten. Ah, und deshalb muss es jetzt ein bisschen bündeln. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufholen. Ah, verstehe. Aber wieder erwarten, schaffe ich das? Das schaffst du. Ja, was ist denn dann mit deinem Tanzen? Ganz genau. Das spielt nämlich wunderbar zusammen. Das sind jetzt 3 Wochen, wo wir nicht tanzen, weil die Sommerpause machen. Okay. Genau, fällt das dann der Donnerstagstermin weg und dafür gehe ich jetzt immer dann zu RV-Fit. Naja. Tada. Sehr gut. Damit also die D-Tage sind die RV-Fit-Tage. Ganz genau. Nicht schlecht. Ja, im Moment. Heute Mittwoch sind wir hier. Ja, mal wieder auf dem Mittwoch. Kurz sagen, wo wir sind. Oh ja, wir sind bei Stefan im Büro. ehrlich gesagt, nicht direkt im Büro, sondern auf der Sonnenterrasse, auf derselben Etage. Und das ist ganz wundervoll. Also Stefan hat es mit Sicherheit schon lang und breit erklärt. Man hat einen wunderbaren Blick auf den Fernsehturm. Wir sind hier in der Rosenstraße in Mitte. Wie heißt die kleine Kirche hier nebenan? St. Marienkirche. St. Marienkirche kann man auch noch sehen. Ja, schöne Atmosphäre. Momentan glücklicherweise nicht so viel Lalülala. Ja, vorhin hatten wir noch was. Aber ja, gut. Ja, und das ist ein Hattrick, ne? Ist die dritte Folge. Die dritte? Zweimal mit René. Ah. Zweimal mit Regen am Ende, aber heute nicht, wenn du da ja, bist. Ja, nee, Regen-Hike abbestellt. Ja? Nee, da war mir heute nicht danach. Okay. Muss nicht sein. Ja, gut so. Ja. Gut so. Ja. Du, sag mal, Stefan. Stefan. Siehste, haben wir das Thema auch erledigt? Nee, ich wollte eigentlich wissen, wie deine letzten zwei Wochen so waren. Meine letzten zwei Wochen? Puh. Das ist aber bestimmt jede Menge passiert. Die Älteren unter unseren Zuhörern erinnern sich, dass du ja noch mit Umbau beschäftigt warst in deiner Wohnung. Ist das mittlerweile abgeschlossen oder in den letzten Zügen? Also ja, was meine Wohnung, mein Wohnzimmer angeht, das ist soweit, also ich sag mal, die größten Umbauten sind erledigt. Na? Das ist schön. Also ich wohne da jetzt wieder drin. Ich habe jetzt wieder ein Wohnzimmer. Richtig, ich habe wieder ein Sofa, habe schöne Schränke, habe einen schönen Fernseher, wo man Fernsehen gucken kann. Alles neu? Auch Fernseher neu? Ja, muss ich zugeben, habe ich zugeschlagen. Dekadenz aller Orten. Naja, wenn manche Leute haben nicht mal ein Wohnzimmer. Richtig, das stimmt. Ne? deswegen bist du heute hier. Nein, und so Kleinigkeiten, ja, noch eine Lampe oder... Wenn man erstmal dabei ist, kann man schlecht aufhören, oder? Dann stellt man so fest, die alte Lampe passt vielleicht doch nicht mehr zum neuen Interieur. Ja, also der Tisch fehlt noch. Ich habe noch meinen alten Tisch, weil der neue Tisch, den habe ich erst später bestellt und der braucht ja auch seine 9 bis 11 Wochen. Ja. Er kommt dann im Oktober. Echt jetzt? So zieht sich das wirklich, also im Mai haben wir, glaube ich, April, Mai haben wir angefangen mit zuerst die Renovierung und ja, dann Oktober kommt dann wahrscheinlich das letzte. Boah, finde ich super. Also ich bin da total entspannt. Das ist gut. Ich bin da auch anspruchslos. Also mein Wohnzimmer muss nicht perfekt sein. Aber es sieht super aus. Es sieht komplett anders aus als vorher. Hm. Allein schon die Farben. Ich habe jetzt auch so eine Schals an den Fenstern. Da hat jemand drauf gedrängt. Und ja, es sieht ein weiblicher Touch in deiner Wohnung. So sieht's aus. Ja. Und ja, also gefällt mir super, muss ich sagen. Also an der Stelle auch nochmal schönen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Die hier offensichtlich nicht namentlich genannt werden möchten. Doch, wir können Olli und Anja erwähnen, definitiv. Da freuen die sich auch, wenn sie ein bisschen Öffentlichkeit bekommen. Vielleicht hören sie das jetzt auch gerade. Ja, genau. Und ja, das waren sozusagen die mir quasi in den Arsch getreten haben, um es mal so zu sagen. Ja. Weil ich das ja schon ewig vor dich hergeschoben habe. 4 Jahre mir vorgenommen habe und immer gesagt habe, ach naja. Aber jetzt hat der Stefan genug zusammengespart. Ja. Jetzt kann er die Kohle da raushauen für den kleinen Palast, den er Wohnzimmer nennt. Ja, dafür fallen die nächsten 10 Jahre Urlaube aus. Ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber also da kommt schon eine Menge zusammen, muss man mal ehrlich sagen, weil schon allein, wenn du so Auslegware, Couch, die Schrankwand, also die Wohnwand, das ist schon alles. Das Zeug ist mittlerweile auch recht teuer geworden. Ja. Genau. Ja, das haben wir bei uns auch festgestellt, dass, ja gut, einerseits Inflation, andererseits sind unsere Ansprüche offensichtlich auch gestiegen. Na, jedenfalls, die Möbel werden von Mal zu Mal teurer. Ja. Ich bin ganz froh, dass wir ja Wohnzimmer- und Arbeitszimmertechnisch mittlerweile und auch schlafzimmertechnisch so gut eingerichtet sind, dass ja die nächsten paar Jahre erstmal Ruhe im Karton ist, weil die Summen, die schossen ja durch die Decke. Ja, also das ist... Aua. Also sind schon... einige 1.000 Euro zusammengekommen, die man jetzt da ausgegeben hat. Ich habe mir auch mal eine Liste gemacht, so was ich so ausgegeben habe. Hm. Besser da, nicht. Das ist nicht gut für dein Seelenheil, wenn du diese hohen Zahlen vor dir hast. Man nimmt sich ja vor, das soll ja nicht gleich wieder in ein paar Jahren alles ersetzt werden, hofft man. Ne? Ja. Und von daher, naja, mal gucken. Toi, toi, toi dafür. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ja, definitiv. Was auch immer du zum Glücklichsein brauchst. Sonst noch irgendwas passiert? Sonst noch irgendwas? Ja, ich hatte ja angedeutet, dass eine Hochzeit bevorsteht. Nicht meine eigene. In Brandenburg. Diesmal nicht deine eigene. Genau. Es müsste Rietz Neuendorf gewesen sein. Müsste. Falls. Also mich darfst du da nicht fragen, also du gehst dahin. Okay. Na, Autobahn, Storko abfahren und dann durch die durch die Wälder in einer halben Stunde fahren, dann bist du in Rietz-Neuendorf, glaube ich. Mitten in der Zone. Ja, also aber war echt schön, so durch die Landschaften zu fahren, ja, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Okay, für mich nochmal, die Hochzeit hat schon stattgefunden. Die hat stattgefunden, ja, okay, genau. Hatte ich, ja, war mir entfallen, Verzeihung. War super, also Jesse und Lars haben sich das Ja-Wort gegeben. Sie haben sich getraut. Bis an ihr Lebensende zusammen sein. Oh, das ist schon beschlossen. Das ist ja fein. Dann ja, lohnt das sich das auch. Das hat ja auch die Standesbeamtin gesagt. Dann muss es doch stimmen. Nein, also wirklich ein tolles Paar. Und die Feier war ja super entspannt. Eine lockere Atmosphäre. Super Leute. Und super Essen, super Getränke. Ja, aber gab es auch ein bisschen Rahmenprogramm? Ja, also der Abend wurde eröffnet mit einer Rede des Bräutigams. Oh, Rede des Bräutigams. Normalerweise sind ja mal andere Leute, die da reden. Naja, er hat halt die Gäste begrüßt, ne? Okay, ist noch keine Rede. Und die Trauzeugin hat auch noch was vorgetragen, ja, sodass man so ein bisschen die Geschichte dahinter kennt. Wie haben sie sich kennengelernt? Was waren die Herausforderungen? Und weil du musst dir vorstellen, das sind quasi zwei Patchwork-Familien. Ah. Also die auch schon aus einer vorigen Beziehung kommen, beide ein Kind haben, in unterschiedlichen Alter. Und die sind also nicht als Jungfrauen in die Ehe gegangen? Nein. Sowas gibt's auch. Also, ja. Das in der heutigen Zeit. Ich sag's ja. Und ja, also war super schön. Spiele gab's auch, wie du gesagt hast, ne? Natürlich, dieses Brautstraußwerfen wurde ein bisschen anders gemacht. Mhm. Das wurde irgendwie in Form eines Tanzes gemacht, wo die quasi die ledigen Damen, Gott, wie erklärt man das? Die haben irgendwie alle so ein Band in der Hand gehabt. Ein Band. Und das hat sich immer sozusagen einmal rumgedreht, da haben sie dann getanzt. Und bei allen, wo das Band sich löst, die es dann in der Hand haben, die sind raus. Und okay, sie mussten beim Tanzen also besondere Bewegungen machen, irgendwie den Arm hochhalten, sonst irgendwas und sich schnell drehen zum Beispiel und ja, quasi damit genau, in Kauf nehmen. Genau, genau, damit in Kauf nehmen, dass es irgendwie reißt und wo es riss, der oder diejenige schied einfach aus. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Ne? Dann gab es natürlich den Eröffnungstanz des Brautpaares. Mhm. Also wirklich toll, mit verschiedenen Tanzstilen. Also ich habe Hochzeiten gesehen, da haben die halt ein Lied so getanzt, ne, im selben Stil. Und da gab es wirklich verschiedene Sachen. Und immer so passend zum Thema Heirat, Liebe, ne, da waren Shuffle-Dance dabei, da waren Oldies dabei, da waren moderne Sachen mit bei. Und das war wie so ein Potpourri von Songs, ne, diese so getanzt haben. Donnerwetter, ja, ein Medley der guten Laune. Richtig, so kann man sagen. Und wirklich super getanzt. Der DJ, der fällt mir da auch gerade ein, super. Also der hat den Abend echt gut gestaltet, wir durften uns Songs wünschen. Du würdest sagen, er hat seinen Job gemacht. Er hat seinen Job gemacht, er hat teilweise auch, gab es dann einen Part, wo er selber gesungen hat, also so quasi Imitationen, oder auch so mit bekannten Songs, wo er dann mitgesungen hat. Also nicht einfach nur Karaoke, sondern richtig imitiert dann auch die Stimmen. Richtig, richtig. Donnerwetter. Ja, das war echt gut. Und ja, was man da an Spielen hat, ne? Also dieses, wie hieß das, Baumstammsägen? Ja, der Klassiker. Ja. Und dann gab es, glaube ich, noch ein... Die Versteigerung des Strumpfbandes. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war nämlich auch noch ein Punkt. Ich sah, dass dir das entfallen war. Ja. Ja, das klingt also doch nach einem... Eine echt coole Hochzeit, muss ich sagen. Ereignisreichen Termin. Ging lang. Ich war bis, glaube, 1 Uhr war ich da. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ist immer so eine komische Geschichte für Brautpaare. Wenn ihnen die Hochzeit zu sehr gefällt, ja, vielleicht tendieren sie dazu, auch noch ein zweites oder drittes Mal zu heiraten. Und wer weiß, ob der ursprüngliche Partner dann noch mit dabei ist. Das ist immer eine ganz komische Geschichte. Das glaube ich hier schon. Okay, also, kleiner humorischer Anfall meinerseits, ja, soll nicht mehr vorkommen. Genau, nein, also deswegen euch beiden alles Gute, Jesse und Lars. Und unbekannterweise auch von mir, hau drin, ja, das Schlimmste habt ihr hinter euch. Ja. Die Feier ist vorbei, jetzt könnt ihr das Leben genießen. So ist es. Und wie gesagt, das Feedback war auch von allen. Das war super toll. Und ich habe, lustigerweise, ich habe jemanden kennengelernt, so ein Pärchen, die jetzt demnächst auch heiraten, ein junges Pärchen. Und da haben wir festgestellt, aha, okay, die haben mal da gewohnt, zwei Häuser weiter, wo meine Oma mal gewohnt hat. Er arbeitet komischerweise ziemlich nah bei mir, wo ich wohne. Also irgendwie ist die Welt dann doch recht klein. Berlin ist ein Dorf. Ja, das kannst du wohl laut sagen, ne? Ja, aber nö, war wirklich ein cooles Event. Ich habe mich lange drauf gefreut und das zu Recht. Ich werde demnächst auch auf einer Hochzeit, nein, nicht heiraten, aber auf einer Hochzeit sein, auch in Brandenburg, in Zossen habe ich einen alten Freund. Und wir kennen die beide, also die waren schon zusammen, als wir sie kennengelernt haben vor mittlerweile, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch schon wieder 10 Jahre, ja, etc. Ja, und so weiter. Und jetzt geben sie sich doch das Ja-Wort. Und scheint ein bisschen unorthodox zu werden. Also so die typischen Sachen wie so Spiele etc. und so weiter, sowas wird es da alles nicht geben. Auch Musikauswahl, da haben sie beide einen sehr exklusiven Geschmack. Also wir lassen uns da komplett überraschen, Tina und ich. Okay. Aber ja. Mal gucken, ob sich das groß unterscheiden wird, aber es zeichnet sich momentan ab. Okay, und bist du da drauf gespannt oder würdest du dir wünschen, dass es eine klassische Hochzeit wäre? Ich war erst einmal auf einer Hochzeit von meiner Schwester damals und habe da kaum Vergleichswerte und kann mir da auch nichts wünschen. Also das ist auch deren Tag, deren Abend und ja, am Ende ich gehe einfach hin und Es soll ja zu dem Brautpaar passen, ne? Genau. Ja, und wenn die so drauf sind, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, dann ist es ja auch vollkommen okay. Muss man dann auch akzeptieren und vielleicht ist es ja mal eine interessante Erfahrung. Genau. Also, da bin ich gespannt, was du erzählst. Die ist jetzt demnächst, ja? Die ist dann demnächst am Ende des Monats. Okay. Ja, dann werden wir in einer der nächsten Folgen davon gehören bestimmt. Ja. Also entweder ist es nur ein, zwei Sätze oder wir erwähnen es gar nicht. Oder ich erwähne es gar nicht. Oder es nein. Wird ein großes Doverbo. Ja, das kicken wir mal. Das wird schon, ne? Ja, wie waren denn bei dir so die letzten 2 Wochen? Die letzten 2 Wochen, also, um nicht zu sagen, ja die letzten 6 Wochen. Ja. So lange haben wir uns ja nicht mehr gesehen. Puh, ja, so richtig viel ist da irgendwie gar nicht passiert. War eine Woche krankgeschrieben. Oh. Im Garten ist natürlich wieder ein bisschen was passiert. Nichts war es groß Erwähnung finden müsste. Ja. Es geht voran, aber jetzt nicht gerade mit 7-Meilen-Stiefeln. unser Problem ist, wir müssten auch innerhalb des Hauses was machen, ja. Aber das Wetter ist ja meistens so schön, dass du dann lieber draußen irgendwas machst. Also haben die nicht alle über den Sommer gejammert? Ja, ja, ja. Scheiße doch, der Sommer ist. Ja, ja, nächstes Thema. Der Sommer. Der Sommer, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass du zwar verdammt heiße Tage hast, heute glücklicherweise nicht, wir sitzen hier bei lockeren 23 Grad draußen. Entspannt. Im T-Shirt, aber mit nicht allzu kurzen Hosen. Aber geht noch. Aber wir haben ja auch mit viel Regen, ich will nicht sagen zu kämpfen gehabt, aber wenn es denn mal geregnet hat, ich meine, ich muss euch das nicht sagen, ihr seid unsere Zuhörer, das heißt, ihr wohnt hier in der Nähe, es war meistens kurz und heftig, war meistens auch mehrmals am Tag. Ja. Es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, na, der Sommer neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich glaube nicht, dass das an den Temperaturen liegt, weil wir werden schon noch heiße Tage kriegen. Ja. Ich glaube, man empfindet das so, dass der Sommer quasi schon wieder verloren ist, dass er schon fast vorbei ist, weil es schon wieder so früh dunkel wird. Daher weht nämlich der Wind. Naja. Ja. Also um 21 Uhr ist schon quasi dunkel. Ja. Das ist doch doof. Also jedes Jahr hast du normalerweise so ein paar Wochen, Monate der Biergartensaison, wo du mit deinen Freunden und Bekannten so richtig schön bis 22, 23 Uhr im Biergarten sitzen kannst und du stellst fest, ist noch kein Sternenhimmel da. Das ist einfach noch schön hell. Und genau diese Zeit hatten wir hier mit Dreckswetter zu kämpfen. Deswegen sagen alle, wir hatten keinen Sommer. Wir hatten ein paar warme Tage. Ja. Wir hatten ein bisschen Frühling, aber der Frühling geht nahtlos in den Herbst über. Aber wir hatten ja auch heiße Tage zuletzt. Ja. Die vergisst man dann schnell. Ja, genau. Die Psyche des Menschen ist ein fragiles Konstrukt und er lässt sich leicht aus seiner Komfortzone schubsen. Ja. Und der Berliner neigt ja eh dazu, mehr zu immer meckern zu als alles andere. Ja. Genau. Aber jetzt bist du schon wie René, ne? Der hat ja in der letzten Folge auch über das Wetter, über den Sommer geflucht. Ich fluche nicht. Nee. Ich nehme das so, wie es ja, ist. Ja, ich kann es okay ja eh nicht ändern, sage ich mir. Aber ich fand es jetzt nicht wie, schlecht. Wie, du kannst es nicht ändern? Ne, ich habe da keinen Einfluss, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen Mühe muss man sich schon geben, Stefan. Also wir waren zwar wählen am irgendwie zuletzt, aber weiß nicht, wahrscheinlich ist es die falsche Regierung für das Wetter. Ach, du meinst, die sind dafür verantwortlich? Ja. Ich hatte ja eher die Meteorologen im Verdacht. Die habe ich nicht direkt gewählt. Genau. Ja, ich auch nicht. Vielleicht müssen wir da mal ansetzen. Das ist eine gute Idee, ja. Nee, aber letztendlich, ja, also klar hat man auch das Gefühl, dass der Sommer anders ist als die letzten Sommer, aber es kann natürlich auch täuschen. Aber auf der anderen Seite, guck dir an, was Spanien zum Beispiel hat. Ungern schaue ich in die Richtung. Zwei Wochen über 40 Grad. Also, ja, ja, ja. Sorry, da ist mir das Wetter hier deutlich lieber. Bekanntschaft von mir, die waren gerade 2 Wochen in Ägypten. Ja. Und die haben auch gesagt, oh, die 2. Woche war ja mal richtig anstrengend. Da hatten wir 43 Grad im Schatten. Boah. Wo ich also dachte, pff, und das nennt ihr Urlaub. Hm. Also ich nenne das eine Erfahrung. Ja. Vielleicht also, nicht gerade die beste. Und jetzt kommt ja das Schärfste. Die unterhalten sich selbstverständlich da mit den Einheimischen. Ja. Oder deren Betreuung, die ein bisschen Deutsch spricht. Und die sagen, na, ihr habt ja noch Glück. Das ist der kälteste Sommer seit 8 Jahren hier in Ägypten. 43 Grad sind hier normalerweise gar nichts. Überleg mal. Ja. Überleg mal. Und da wohnen Menschen oder da leben Menschen, sagen wir mal. Also ja. Von Wohnen kann man da wahrscheinlich nicht mehr sprechen bei den Temperaturen. Ja, oder auch so Griechenland ist ja auch, also über einer Welt. Ja. Ja, es ist ja so heiß teilweise. Waldbrände ohne Ende. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Und ich sag mal, wir in Berlin haben noch, glaube ich, recht viel Glück, weil viel Regen zieht auch vorbei. Also ich habe aus Brandenburg auch viele Stimmen gehört, wo das tagelang geregnet hat, was ja, wir ja. hier jetzt nicht so hatten. Ne? Ja klar, in Berlin hast du viel Versiegelung, viel Thermik, also aufsteigende Luft, die sich ja schneller erwärmt als drumherum und deswegen gehen die Wolken ganz gerne mal um die Stadt herum. So ist es, ja. Aber jetzt reden wir schon wieder über das Wetter. Verflucht. Ja, ja, ja. Gibt's das doch muss nicht. Doch nicht sein. Ja, was ist dann sonst noch so gewesen? Naja, wie gesagt, ein bisschen Unbillen mit Gesundheit gehabt. Ja. Und ansonsten, ja, die Zeit vergeht ja auch schnell. Ja, ja. Muss man ja einfach sagen. Arbeit, da hast du wahrscheinlich auch viel zu tun. Ja, ja. Momentan sind wir auch nicht so gut besetzt bei uns. Ja. All dieweil gerade so Urlaubssaison ist. Ist hier genauso. Ist auch gefühlt dieses Jahr so geballt. Ja? Ja. Naja, aber guck mal, jetzt sind die ersten 3 Wochen der Sommerferien die Hälfte. Jetzt kommen die ersten wieder, jetzt geht die zweite Hälfte in Urlaub, die hat natürlich das schönere Wetter, jetzt reden wir schon wieder drüber. Aber ja, am Ende geht das auch ratzfatz rum, bald ist September und wir wissen, was dann passiert. Im September? Da geht's ratzfatz auf die Weihnachtszeit zu. Oh Gott. Ich wollte es nur mal sagen, nicht, dass ihr überrascht seid am Ende. Ne? Ja, ich möchte nicht mehr über das Wetter reden, ich möchte nicht über die Jahreszeiten dann reden. Dann lass uns über was Schönes reden. Genau, über Commodore. Ja, was Spannendes? Ja. Commodore, da gab es noch ein Addendum, genau. Stimmt. Also, ich hatte ja das letzte Mal, also ist jetzt schon wieder 3 Folgen her, habe ich gesagt, da gab es so ein paar Leute, die haben sich an Commodore gewandt, also eine Firma, die so heißt, so wie die alte Firma, die damals die Commodore C64 irgendwie gebaut und verkauft hat und ist hingegangen und hat gesagt, du pass auf, wir würden ganz gerne irgendwie auch was bauen oder irgendwas lizenzieren. Genau, wir hätten ganz gerne eine Lizenz zur Verwendung von eurem Namen und eurem Logo, was wir dann auf unsere Produkte irgendwie raufpappen können. Und die so, nachdem wie ihr euch hier vorgestellt habt, also ich fasse es jetzt nur noch mal ganz kurz zusammen, nachdem, wie ihr euch hier vorstellt, haben wir den Eindruck, ihr kennt die Firma viel besser als wir, wollt ihr den Laden nicht kaufen. So. Und so ein Laden ist bekanntermaßen nicht ganz so preiswert. Also ging es schon um Millionenbetrag, aber der YouTuber, der da angesprochen wurde, dem das angeboten wurde, der hat tatsächlich irgendwie da seine Familie, Freunde und Bekannte und andere Enthusiasten zusammengetragen und die haben irgendwie Geld zusammengekratzt und mittlerweile hat er die Firma tatsächlich gekauft, sich selber als CEO eingesetzt, hat sogar ein paar alte Leute aus der Zeit, als der C64 damals erfunden und entwickelt wurde, wieder reaktivieren können. Mhm. Und jetzt kommt die Fortsetzung dieser ganzen Geschichte. Sie haben tatsächlich schon ein erstes Produkt auf der Website jetzt angekündigt. Der Commodore 64 wird wieder verkauft. Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, ist doch ein Knaller. Und jetzt ist die Frage, hast du ihn schon bestellt? Nein. Warum Nein, nicht? Für mich ist das nichts. Für dich ist das nichts? Naja, weil das ist, auch ich habe wie tausende und abertausende andere Leute nostalgische Gefühle, wenn ich daran denke, weil es ist eben so meine nahezu erste Begegnung mit Computern. Nee, es war definitiv meine erste Begegnung mit Computern seinerzeit, Mitte der 80er Jahre. Im zarten Alter von 13 Jahren oder so durfte ich das erste Mal auf sowas raufgucken und war natürlich fasziniert. Und das hat mich dann auch so weit geprägt. René hatte das auch schon mal gesagt, sagte, wenn diese Zeit damals nicht gewesen wäre, diese Heimcomputerzeit inklusive des Commodore 64, dann wäre er heute nicht der jetzt ist. Er hätte nicht so ein technisches Verständnis oder ein Faible dafür und wäre auch nicht in der Lage, irgendwie zu programmieren. Und bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ja. So. Und für mich ist das aber nicht so eine alte Technik zu verwenden. Na, vielleicht ergänzt auch nochmal, also wird es so sein, dass dieser alte C64 wieder auferlebt wird, oder wird es mit modernen Komponenten, die heute üblich sind? Da sprichst du natürlich einen interessanten Punkt an, weil, ja, okay, also kurz gesagt, nein, es sind moderne, neue Komponenten. Ja. Und das macht auch insofern Sinn, weil die alten Prozessoren von damals, die wurden vor 40 Jahren, wie gesagt, jetzt irgendwie gebaut, die gibt's heute gar nicht mehr. Hm. Ja, also warum soll jemand hingehen und da uralte Restbestände irgendwie kaufen? Ja. Also ist man hingegangen und hat gesagt, okay, man nimmt einen modernen Chip und den programmiert man einfach so, dass der so tut, als wäre er dieser alte Chip oder die alten Chips, die da drin stecken. Und rasend schnell natürlich. Ja. Die sind da rasend schnell, aber es wird natürlich alles so weit runtergetaktet oder so weit programmiert, dass es sich auch original verhält mit der Originalgeschwindigkeit von damals. Ah, echt so? Also soll wirklich so wie so eine Simulation dann sein wie früher? Ja. Okay. Weil ich meine, wäre ja auch interessanter gewesen, wenn man das quasi als kleine Konkurrenz für aktuelle Rechner, so für Liebhaber, dass du da ganz normal dein Office drauf machen kannst, im Internet surfen kannst oder so. Aber das und dann hast du einen Schalter, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt wieder das alte System benutzen. Ja, kann man ja, könnte man sich auch vorstellen. Aber es ist wirklich nur was für Nostalgiker. Das ist, denke ich, echt was für Nostalgiker. Ja. Also sie haben auch tatsächlich das alte Gehäuse mit der alten Tastatur verwendet. Also aus heutiger Sicht ist das furchtbar von der Bedienung her. Ja, klar. Ja, hast keine vier dedizierten Cursor-Tasten, mit denen man irgendwie die Schreibmarke hoch, runter, nach rechts und nach links setzen kann, sondern du hast nur zwei von diesen Tasten und musst dann eine Umschalttaste, eine extra Taste drücken, wenn du eben nicht nach rechts, sondern nach links willst. Mit hoch und runter genau dasselbe. Ja. Und diverse andere Unbillen. Natürlich sind sie ein bisschen auf die neue Zeit vorbereitet, weil du hast mehr Anschlussmöglichkeiten und was weiß ich, sowas wie alte Diskettenlaufwerke oder so werden da jetzt eben simuliert. Man muss da also kein echtes Diskettenlaufwerk irgendwie anschließen. Aber es ist schon so nah an dem alten Original, dass man auch die Hard- und Software von damals nahezu uneingeschränkt verwenden kann. Okay. Ich bin wirklich gespannt, ob das ein Erfolgsmodell ist. René hatte das ja auch schon mal angedeutet. Ja, es gibt viele Leute, die haben da nostalgische Gefühle, aber wer ist bereit dafür, Geld auszugeben? Ja. Gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und das ist nichts für die produktive Arbeit, die man heutzutage macht, sondern es ist wirklich nur so, ja, mal gucken, was ich heute noch damit anstellen kann, oder ich gucke mir alte Programme von damals an, etc. Aber dass man sich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzt und dass es einen modernen Computer ersetzen würde, nein. Das nicht. Nein, also eher so vielleicht ein Ersatz für eine Spielekonsole mit Vorzügen. Okay, aber denkst du, also wie schätzt du die Community ein? Wie groß ist die? Also was kann man da Zahlen nennen, wie groß der Absatz sein wird? Oder muss man da wirklich abwarten? Ich kann dazu nichts sagen. Dazu gibt's auch keine belastbaren Daten. Ja. Aber man kann natürlich schätzen. Gab's denn Umfragen irgendwie unter den Leuten? Nein. Hat man noch nicht gelesen. Gäbe es Umfragen, gäbe es auch, wie gesagt, so ein paar belastbare Daten, auf die ich mich jetzt beziehen könnte. Hat's aber alles nicht gegeben. Die Leute, die diese Firma jetzt gekauft haben, die scheinen aber zu glauben oder deren Schätzungen scheinen davon auszugehen, es lohnt sich, insofern, dass man damit Geld verdienen kann. Also reich werden wollen sie damit nicht, aber sie wollen der Marke eben ein bisschen was von dem alten Glanz von vor 40 Jahren zurückgeben. Das ist ja nicht schlecht. Und wichtigste Frage natürlich, wie tief muss ich in die Tasche greifen? Steht das fest? Das steht ehrlich gesagt fest. Hab's jetzt allerdings nicht auf dem Schirm. Die Größenordnung waren so, ich glaube, $300. Also sagen wir mal ungefähr 300 Euro. Ja. 300 Euro für ein Original C64. Mhm. Ein Joystick müsste man sich noch dazu kaufen, wenn man Spiele spielen will. Ersatz-Joystick. Ja. Aber wie gesagt, sowas wie ein Diskettenlaufwerk brauchst du nicht mehr. Er kommt dann auch ins Internet. Mhm. Oder kannst du, was weiß ich, in welche Speicherkarten reinstecken, etc. Ja, klingt doch spannend. Es ist nicht unspannend, aber wie gesagt, es ist für mich nichts, was mich einen ganzen langen Winter beschäftigen würde. Das wäre dann irgendwann durch. Ja, aber so die richtigen Liebhaber vom C64, die werden sich wahrscheinlich so einen Teil kaufen. Ja, und es werden mit Sicherheit auch einige tausend sein, die da zugreifen. Ob das reicht, dass sie die Produktionskosten da wieder einspielen, die auch nicht unerheblich sein werden. Und Mitarbeiter der Firma musst du auch noch bezahlen. Mhm. okay, die verkaufen noch Merchandising, dann natürlich, ja, also was weiß ich, T-Shirts und Tassen und Bettwäsche etc., was ja, man sich auch so vorstellt. Hast du das, oder? Kriegst du einen C64-Bettwäsche? Nein. Naja, so du als Experte für den Commodore, also du hast ja in der letzten, oder letztes Mal, wo du dabei warst, hast ja gesagt, ah, du bist so gespannt, was es wird, ne, was sie da verkünden. Ja. Bist du jetzt irgendwie, oder hattest du damit gerechnet, dass es genau das wird, oder hättest du dir was anderes gewünscht? Schwer zu sagen wahrscheinlich. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich finde, nee, doch, ich bin eigentlich positiv überrascht. Weil es gab ja schon viele Nachbauten und die scheint jetzt wirklich sehr solide zu sein. Es gibt auch drei unterschiedliche Versionen irgendwie dann davon. Okay. Also die etwas teure Variante, die dann irgendwie in Gold gehalten ist so. Und dann ach, ich weiß nicht, dann gab es noch so eine Variante mit semi-transparentem Gehäuse und so, damit das alles ein bisschen schicker aussieht, dann ist sie von innen auch noch so ein bisschen beleuchtet. Aber ich find's gut, dass sie so nah am Original sind. Ich glaube, damit erreichen sie tatsächlich mehr Leute als mit einem relativ preiswerten Nachbau, wo man sich vermutlich auch sagen könnte, naja, nee, den brauche ich nicht, weil darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dann kann ich mir auch ein Programm auf dem PC installieren, der auch so tut, als wäre ein C64, und dann kann ich da auch irgendwie die Software drauf laden, dann brauche ich nicht das reale Gerät. Ja, genau. Also die Frage ist immer, was macht man damit, ne? Und hat es wirklich einen Mehrwert oder ist es wirklich nur Schnicki-Schnacki-Spielerei? Ja. Was ich aber spannend finde daran ist, dass das ja wirklich nur der erste Schritt ist. Also ich glaube, gelesen zu haben, dass sie auch jetzt Ambitionen haben, sich mit dem Lizenzinhaber der Marke Amiga auseinanderzusetzen, also Commodore, Commodore 64, okay. Und der Commodore Amiga war ja quasi sowas wie ein würdiger Nachfolger vom C64 damals. Und vielleicht gehen sie da in die Richtung, machen sowas Ähnliches, keine Ahnung. Also finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiter spekulieren. Ich finde es toll, mich da überraschen zu lassen. Ich beobachte das weiter. Wie gesagt, ich freue mich für die, wenn das funktioniert. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie kopfüber reinspringen würde und sagen würde, vergiss den ganzen modernen Scheiß, ich steig wieder auf das alte Zeug um. So schön, wie das damals war, aber den Komfort der heutigen Zeit, des 21. Jahrhunderts, möchte ich nicht mehr missen. Das kann ich verstehen, ja. Ne? Also gut, dein Leben wird sich jetzt nicht gravierend dadurch ändern, dass jetzt der C64 wieder rauskommt. Aber sollte es mit dem Amiga irgendwie ein Remake geben, dann ist Stefan ganz weit vorne. Naja, da sind ja meine Erinnerungen dran. Das war mein erster richtiger PC. Ich habe den C64 übersprungen. Ja, du bist ja auch ein bisschen jünger als ich. Ja, klar, logisch, ja. Ne, Amiga war schon eine tolle Zeit. Also ich kann mich an das beste Tennisspiel aller Zeiten erinnern. Das beste Tennisspiel aller Zeiten. GC2. Ja, da war ich immer neidisch, weil bei meinem... Entschuldige bitte, aber GC2 ist ein komischer Name für ein Tennisspiel. Nö, Great Kurz 2. Ach, siehste. Ja. Du weißt doch, wie sehr ich abkasse. Ja, genau. Nein, das war cool und ich war immer neidisch, weil bei meinem Kumpel ging der Sound und bei mir nicht. Da war irgendwas. Hattest du ein Montagsgerät erwischt? Oder? Keine Ahnung. Er hatte, glaube ich, den Amiga 500 Plus mit Festplattenerweiterung. Festplattenerweiterung? Ja, da war ja noch neben der Tastatur rechts so ein Kasten, den man reingesteckt hat, und da war eine Festplatte drin. Donnerwetter. Ja, was es alles gab, ne? Was heute selbstverständlich ist. Ja. War damals schon was Besonderes. Ja, Amiga, ich bin gespannt. Vielleicht passiert da noch was. Vielleicht. Ja. Wenn wir schon bei Technik sind, langweilen wir unsere Hörer doch gleich mit dem nächsten Ding. Okay. Und zwar nur der Vollständigkeit halber. Letztes Mal haben du und René ja über das Elgato Stream Deck gesprochen oder Steam Deck. Ich weiß Stream nicht. Deck. Stream Deck, ganz genau. Da wollte ich nur daran erinnern, dass wir ein paar Folgen vorher, hatte ich da meinen Hut in den Ring geworfen und wollte euch da nochmal abholen, dass es da ein Alternativprodukt von der Firma Loop Deck gibt. Die haben einige solcher Dinge im Angebot und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht nur programmierbare Tasten haben, die man eben auch mit Bildern belegen kann. Also es ist ja also so eine Mischung aus Tablet und Tastatur, wenn man so will. Ja. Und die einzigen, wie gesagt, man kann einzelne Bilderchen auf die diese Touch-Tasten legen und man kann die mit beliebigen Funktionen belegen und je nachdem, in welchem Programm du bist, ändert sich das dann auch automatisch und da sind auch Drehregler dran. Also noch andere Steuerelemente. Andere sozusagen. Steuerelemente. Ja, cool. Und das macht die Sache, also zumindest für mich, noch attraktiver. Mhm. Allerdings, und deswegen erwähne ich das auch, das ist ein ziemlich trauriger Sketch, weil so sehr wie ich die Firma Looptech da irgendwie schätze, die ist leider auf dem absteigenden Ast. Die wurde nämlich kürzlich von Logitech, von der Firma Logi, aufgekauft. Genau, Logi kennt der eine oder andere mit Sicherheit, weil er eine Maus von denen hat oder eine Tastatur oder ein Joystick oder sonst irgendwas. Eine Webcam. Webcam, genau sowas. Und die haben die Firma aufgekauft und dann denkst du, ah, ist ja wunderbar. Mhm. Jetzt wird also die Verbreitung dieser Geräte noch größer werden und wenn die Verbreitung größer ist, dann wird's preiswerter und dann hängen die sich mehr rein, um das weiterzuentwickeln. Die Entwicklung wird schneller und es wird alles besser, größer, schöner, toller. Pustekuchen. Düdüm. Die eigentliche Intention scheint gewesen zu sein, ich kaufe mir mal die Expertise ein. Ja. Denn wenige Wochen später hieß es, also die Firma Looptech, die wird jetzt zwar die Geräte hier, die wir noch haben, wird sie abverkaufen, aber nichts Neues mehr entwickeln. Schade, es gibt keine neue Hardware. Und das, kurz nachdem ich mir ein zweites Gerät von denen geholt hatte. So. Und es passt so wunderbar dazu, dass es gerade hier mit Glockengeläut anfängt. Der Trauerzug zur Firma Looptech zieht langsam an uns vorüber. Oh ja. Also komme ich schnell dazu, die Sache hier abzuschließen. Also das Zeug ist noch nicht tot. Man kann es immer noch kaufen. Es ist nach wie vor schön und toll und gut. Mhm. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist jetzt eher langsamer geworden als schneller. Und wer Interesse an sowas hat, schaut euch das an. Elgato oder Looptech, einfach mal ChatGPT fragen, was würde der empfehlen? Der fragt euch dann zurück, was wollt ihr denn am liebsten damit machen? Genau. Jetzt wäre ich zu traurig, um da weiter drüber zu reden. Genau, ne? Ärgere mich auch ein bisschen, dass ich so viel Geld da drin versenkt habe und jetzt auf einmal heißt es, kauf dir was anderes, Idiot. Ja, also ich habe auf meinem Arbeitsplatz noch Taschentücher liegen, falls du eins brauchst. Ich habe noch eins in einer Hosentasche, aber so, vielen Dank. So hast du so nett war das ja selten bei mir während der Aufzeichnung. So bin ich. Ja, wenn René nicht dabei ist, dann bin ich auch nett. Schwillt deine ganze Liebe in meine Richtung. Stimmt, sonst kriegst du immer viel zu wenig. Liebe, die schwillt, das klingt auch so ein bisschen komisch. Ja, ne, irgendwie. Ja, okay, dann trinke ich erstmal einen Schluck Wasser und erhole mich davon. Mach das mal. In der Zwischenzeit kann ich dich ja fragen, du kannst ja mal raten, wen ich gestern Morgen auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn-Linie 5 getroffen habe. Oh, das ist einfach, Til Schweiger. Nein. Ach, der andere. Ich gebe dir einen Tipp. Sie ist auch am Roten Rathaus ausgestiegen. Ah, Franziska Giegwey. Mensch, das war einfach. Das war einfach. Ja. Sie saß ein bisschen entfernt schräg gegenüber von mir und man hat sie natürlich erkannt an ihren blonden Haaren und an ihrem rötlichen Mantel. Ja. Klassiker. An den unbedeckten Knien. Und ich glaube, sie hatte eine lange Hose an, würde ich fast sagen. Und sie hatte einen kleinen Koffer dabei. Koffer? Ich dachte erst, sie fährt zum Hauptbahnhof. Nein, sie ist Rotes Rathaus ausgestiegen. Wahrscheinlich zur Arbeit. Siehst du, die arbeitet doch. Ja. Und genau, gutes Stichwort. Wir haben uns gestern auch mit den Kollegen dann gefragt, wer ist denn eigentlich Franziska Giegwey in der Berliner Politik? Aktuell. Du meinst, welches Amt sie inne hat? Richtig. Weißt du das? Dann muss zuerst die Frage lauten, hat sie ein Amt inne? Ja, zwei sogar. Zwei gleich? Zwei. Hat sie ein Amt, Moment. Sie kann ja offiziell nur ein Amt inne haben. Sie könnte innerhalb der Partei eine Funktion haben, aber Ämter kann sie eigentlich nur eins haben. Sie hat einen Senatorenposten. Ja. Und? Und als Senatorin leitet sie ein bestimmtes Ressort. Ja, sie ist für Wirtschaft, Energie und Betriebe zuständig. Ja, und darüber hinaus macht sie noch was anderes? Und der zweite Titel ist ja eher so ein Titel wahrscheinlich. Aha. Sie ist neben Herrn Wegner die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Das wissen aber die wenigsten. Nein. Er ist der regierende Bürgermeister, sie ist, wenn dann, die stellvertretende Bürgermeisterin. Es steht aber so nicht auf der Website von Berlin.de, es steht wirklich regierende Du darfst nicht alles glauben, was da steht. Papier ist geduldig. Ja, nee, ich glaube, formal richtig ist, sie ist stellvertretende regierende Bürgermeisterin. Oder sie hat sich aktualisiert, das kann auch sein. Aber ich habe schon mal gehört, dass sie stellvertretende ist. Ein wunderbarer Übergang, der überhaupt nicht beabsichtigt war, weil Tina hat sich vorhin bei mir gemeldet und hat gesagt, du pass auf, irgendwie meine Tanzschuhe sind doch kaputt gegangen. Ja. Und jetzt, wo wir gerade nicht ins Tanzstudio gehen, das ist so eine wunderbare Gelegenheit, sich mal schöne neue Tanzschuhe zu kaufen. Und dann geht sie auf die Website und guckt nach, Hacke Spitze, Zossener Straße, da in Kreuzberg, dann fahre ich da heute mal hin, weil Mittwochs ist ja ihr freier Tag. Ja. Weil wir gerade übers Internet sprachen. Sie kommt dahin, ist zu, hat sie mir geschrieben, scheiß Internet, 3 Ausrufezeichen. Es ist schön, wenn Firmen einen Auftritt im Internet haben, eine Webseite haben, aber man muss den Scheiß, der dort angezeigt wird, auch mal pflegen. Bitteschön. Ja. Und das geht nicht nur an Hacke Spitze, also an die natürlich ganz besonders, sondern an alle anderen Firmen da draußen. Bitte, bitte, bitte mit Zucker obendrauf, pflegt eure scheiß Websites, damit die Informationen auch aktuell sind. Wo gibt's denn sowas? Das finde ich immer gut bei Google, weil da hast du ja, wenn du irgendwelche Läden oder Shops googelst, siehst du ja direkt in Google auch die Öffnungszeiten. Aber die muss natürlich auch einer pflegen und da kann man auch Vorschläge machen. Ich hatte zum Beispiel mal, auf den Sonntag wollte ich Blumen noch kaufen und stand irgendwie bis 15 Uhr offen. Und da war ich kurz nach 14 Uhr da und dann stand aber dran, dass er nur bis 14 Uhr auf hat. Ja. Und dann habe ich die Zeiten einfach bei Google geändert, einen Vorschlag gemacht. Ja, ja. Ne? Also das finde ich eigentlich auch ganz gut und das stimmt in den meisten Fällen auch, finde ich. Tja, ihr seht, Stefan ist nach wie vor ein wahnsinniger Google-Fan. Absolut, absolut, ne? Ja, Stefan glaubt immer noch, Google gehört zu den Guten. Ach nicht? Oh, was uns zum nächsten Thema bringt. Ja, was haben wir denn noch? Wir und zwar Alien Earth. Alien Earth, ja. Genau, also das ist jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich weiß nicht, wie du es schaffst, aber es ist völlig genial. Immer wenn du irgendwas sagst, denke ich sofort ans nächste Thema. Also ein wunderbarer Übergang. Und zwar geht es diesmal um Streaming. Wir große sind beim Streaming. Konzerne. Nee, am weitesten Sinne sind wir jetzt beim Fernsehen gucken, klar. Ja. Aber große Konzerne. Wer sich mit Alien, dem Alien-Franchise auskennt und die Kinofilme gesehen hat, der weiß, dort geht es um die Firma Weyland-Yutani. Sagt mir gar nichts. Okay, also Hausaufgabe für dich, möglichst viele Alien-Kinofilme gucken. Überhaupt nicht mein Ding. Am besten, überhaupt nicht deins. Nee. Also der erste hat ja ein neues Genre beschrieben sozusagen, nämlich den Science-Fiction-Horror. Mhm. Der zweite Teil war eigentlich mehr Action. Okay. Das ist also ein schönes Popcorn-Kino für dich. Da ist auch nicht so viel mit Gruseln. Mhm. Es sei denn, du hast die Viecher noch gar nicht gesehen. Horror mag ich, aber Alien-Zeug ist jetzt nicht so meins. Okay, also ich würde es dir empfehlen, aber gut, wenn du nicht willst, musst du nicht. Naja, okay, dann lass dir gesagt sein, dort geht es immer um die Firma, der Konzern, und das ist die Firma Weyland-Yutani. Okay. So, und die Parallele, also wie ich darauf komme, da war gerade über Google sprachen und Google sind deiner Meinung nach ja die Guten. Und sei dir zugestanden und meinetwegen, sagen wir mal, die sind die Guten. Ich musste denn an Weyland-Yutani denken, weil das ist der Konzern und das ist eine böse Firma. Okay. Und wer sich mit Alien ein bisschen auskennt, der weiß auch, Weyland-Yutani, die hießen nicht immer so, denn es gab einen Herrn Weyland und eine Frau Yutani. Die haben geheiratet vermutlich. Na, das weiß ich noch nicht, soweit habe ich in der Serie noch nicht geguckt, aber ich weiß zumindest aus den Hintergrundinformationen, dass das mal zwei Firmen waren und dass sie irgendwann mal fusioniert sind. Okay. Und jetzt mit dieser Serie Alien Earth wird eingeführt, dass es da noch andere große Konzerne gab. Vielleicht, ja, ganz genau. Also das ist so, weil man sich mal fragt, naja, wie kann man denn aus dem Alien-Franchise, wie kann man da eine Fernsehserie draus machen? Weil man gruselt sich vielleicht in der ersten Folge und ansonsten hat man Blutspritzen sehen und man hat die Viecher gesehen und was soll da schon noch kommen? Ja. Und dann mussten sie sich, die Gag-Schreiber, wie ich sie immer nenne, mussten sich ein bisschen was einfallen lassen. Und es geht eben wie immer darum, dass der Konzern oder in diesem Fall jetzt die Konzerne versuchen eben auf Teufel komm raus außerirdischen Lebens habhaft zu werden, um daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Und gerade was das Alien, wie wir es kennen, angeht, wollen sie eben da das benutzen, um die Waffentechnologie irgendwie voranzutreiben. Okay. So. Und das Ganze wird jetzt eben noch gepaart mit dem offensichtlichen Konkurrenzkampf zwischen diesen Megakonzernen. Da ist das kann ich ja schon mal spoilern, da ist von einer weiteren Firma namens Prodigy die Rede. Da ist ein blutjunger Mann, dem das gehört, und er ist der jüngste Multibillionär. Multibillionär? Ja, genau. Okay. In dieser Zeit oder in diesem Universum, wo das spielt. Und mehr will ich euch da nicht verraten. Bislang sind 2 Folgen erschienen. Frag mich wo. Kann ja nur. Unsere Zuhörer wissen, die wissen schon, wie sie das ermitteln. Ja. Es ist mir natürlich gerade wieder entfallen. Ich kann es gerade nicht beschwören, wo das ist. Ich glaube bei Disney, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ja. Einfach googeln, ihr werdet es schon finden. Und ich habe jetzt, wie gesagt, diese beiden Folgen gesehen und muss sagen, also für mich als Alien-Fan ist das tatsächlich etwas. Okay. Ja. Das Schöne daran ist auch, dass man sich wirklich darin wiederfindet. Also sie haben wahnsinnig viele Reminiszenzen an nicht nur die neuesten, sondern auch an die alten Kinofilme. Also das Setting von dem Raumschiff, was im ersten Teil da zu sehen ist, erinnert nicht nur stark, sondern gleich sehr dem Raumschiff aus dem ersten Alien-Film. Okay. Das ist echt super gemacht. Auch mit denselben Toneffekten von damals und so. Echt schön. Gut. Ja, schön. Also, ja, aber wie gesagt, wir haben wahrscheinlich einige Alien-Fans unter unseren Zuhörern. Ich bin's nicht. Was nicht ist, kann ja nur werden. Stefan, wir haben doch gerade festgestellt, du bist ja noch jung. Ausgeschlossen. Ja, was ich zurzeit gucke, ist natürlich die neue Staffel von Wednesday. Ja, Netflix. Habe ich auch schon. Auch leider nur die ersten 2 Folgen, weil Tina hatte dann keinen Bock mehr. Und sie hat mir unter Strafe untersagt, alleine weiter zu gucken. So jeden recht. Mittwoch erscheint eine, wann auch sonst, jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Den verstehe ich jetzt nicht. Genau, und ich bin jetzt aber durch und muss jetzt auf September warten, weil dann geht's erst weiter. Es sind leider nur 4 Folgen und dann ist Pause. Bis verstehe, die erste Hälfte der zweiten Staffel und dann, okay. Verraten es nicht, wie es weitergeht, weil, also es ist schon sehr spektakulär gemacht und ja. Wir dürfen es nicht erzählen, nein. Guckt es euch an und ihr kennt mich, ich würde darauf scheißen und würde euch das einfach alles erzählen. Genau. Aber wir wollen euch ja nicht die ganze Freude daran nehmen. Vielleicht so haben es. Wir Wednesday-Fans da draußen. Das war das Wort. Na, auf jeden Fall. Und ich habe heute auch gesehen, in der Stadt gibt es ganz viele Werbung für die zweite Staffel von Wednesday. Und Ja, aller Orten. Zu Recht natürlich, ne? Ich hatte hier irgendwie noch andere Streaming-Tipps, die können wir ja kurz nochmal erwähnen. Das ist, können wir machen. Ja, das kommt selbstverständlich aus deiner Feder, denn mich würden keine 12 Hunde irgendwie hinterm Ofen hervorscheuchen, wenn es um die Kübelböck-Story geht. Ja. Nichts könnte mich weniger interessieren. Ehrlich gesagt habe ich das für René aufgeschrieben, weil ich glaube, das ist für ihn immer interessant. Daniel Kübelböck kennen wir ja noch. Leider. Von DSDS. Ja, sehr umstrittener Kandidat, aber natürlich für die Medien ein Content, wo man dranbleibt. Sagen wir es mal so. Ja. Da haben sie sich natürlich immer gerne drauf gestürzt auf den Kleinen. Es gibt jetzt, wie du schon sagst, die Kübelböck-Story von Lena Kaiser im ersten, also in der Mediathek von der ARD, gibt es jetzt eine mehrteilige Doku. Mehrteilig auch noch. Genau. Da stellt man sich die Frage, wie viel kann man darüber erzählen? Ja, Fernsehen macht das schon, ne? Und also mir war auch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass das schon 2018 war, wo er, er ist ja, offiziell ist er verschwunden. Genau. Von einem Kreuzfahrtschiff. Genau. Na? Da erinnern wir uns an ein wunderbares Buch von Sebastian Fitzek. Ja. War das Passagier 23? Oder ging es da um Flugzeug? Nee, da ging es um Boot. Okay, und nicht Boot, Schiff. Boot sind die kleinen, Schiffe sind die großen. Ja. Passagier 23, ganz genau. Da geht es auch darum, dass Leute von einem Kreuzfahrtschiff verschwinden. Und er hat da recherchiert und man kann von dem Buch halten, was man will, aber er ist in seiner Recherche ist er eigentlich immer ziemlich, ziemlich präzise und ich habe daraus gelesen, dass nirgendwo verschwinden so viele Leute wie auf solchen Schiffen. Ja, weil es auch nahezu unmöglich ist, die wiederzufinden. Also erstmal, diese Schiffe sind auch sehr groß. Also theoretisch kannst du dich irgendwo einschließen in eine Kajüte und wirst erst nach 3 Jahren wiedergefunden, weil die Dinger so groß sind, weil das ja schwimmende Städte sind. Genau. Und andererseits, wenn du da über Bord springst, ja, also wenn du der Meinung bist, ich bring mich jetzt mal um und in stockfinsterer Nacht springst du über die Reling, dann hast du gar keine Chance, da gerettet zu werden. Ja, das ist schon krass, ne, weil man sich das vorstellt, auch die Dimension von so einem, sagen wir mal, Kreuzfahrtschiff oder so. Also, irre. Naja, aber wie gesagt, also ich glaube, da gibt's viele Fans, die sich die angucken. Die Kübelbox-Story. Ja. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Wiederholung ist, aber ich hatte mal den Gedanken, dass es doch eine tolle Geschäftsidee wäre, Rundgänge über diese Kreuzfahrtschiffe anzubieten. Rundgänge? Ja, also mich persönlich, also ich würde das wahrscheinlich mindestens einmal im Jahr machen, weil ich das so faszinierend finde. Ja. Einfach so eine Führung mitzumachen. Du kannst ja eine Führung machen übers Tempelhofer Flugfeld oder durch die Gebäude durch etc. oder durch deinen Kiez. So geführte Touren oder was weiß ich hier, Berliner Unterwelten bieten Führung. Ihr kennt das. Und eine Führung über so ein Kreuzfahrtschiff muss doch super interessant sein. Ja. Weil wann kommt man schon mal in die Verlegenheit, mal darauf zu gehen? Genau, aber ich habe mich gerade gefragt, das gibt's doch bestimmt. Aber wenn du halt auf dem Schiff bist, dann zeigen sie dir auch das Schiff. Da gibt's bestimmt Rundführung. Ja gut, aber man will ja nicht erst so eine Reise buchen, bevor man das Schiff kennenlernt. Ja, es geht doch darum, dass man dadurch möglicherweise sogar einen Kaufanreiz für Plätze auf dem Schiff schafft. Das kannst du dir ja mal als Hausaufgabe aufschreiben. Vielleicht gibt's das. Vielleicht kann man die AIDA offline besuchen. Da haben wir zwei Probleme. Ja? Erstens, ich soll was aufschreiben. Zweitens, ich soll Hausaufgaben machen. Ja. Von beidem bin ich nicht so ein Fan. Aber das Schöne ist, dass ich diesen Podcast ja auch abhöre. Ja. Und dann wird mich das daran erinnern. Und dann verspreche ich, werde ich mir das notieren. Und dann gucke ich da mal nach. Also ich schneide es auch nicht raus. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Ne? Du wirst es wiederfinden, die Stelle. Ja, okay. Ja, und einen zweiten Doku-Tipp, den habe ich neulich selber in der ZDF-Mediathek entdeckt. Mhm. Wir hatten ja vor ein paar Folgen auch schon mal so ein bisschen angeteasert, das Thema, was wir auch immer wieder erleben, warum kann man nicht mit Karte bezahlen? Im Restaurant zum Beispiel. Warum nehmen manche Restaurants nur Bargeld? Manche nehmen auch komischerweise nur Kartenzahlung, habe ich auch schon erlebt. Aha. Aber äußerst selten. Und ich habe eine gute Doku gefunden im ZDF, die Deals mit Kartenzahlung. Deals. Ja. Das klingt ja nach dunklen Machenschaften. Jetzt hast du meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Oh, ein Motorrad. Ja. Also war für mich auch sehr interessant zu sehen und auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, ne? Weil was ist für dich der plausibelste Grund, warum man nicht mit Karte zahlen kann? Weil es für den Anbieter dieser Zahlungen, dieser bargeldlosen Zahlungen einfach zu teuer ist. Ja, genau. Das wird immer so als Grund genannt. Aber, jetzt greife ich schon ein bisschen die Doku vor, aber kann man ja kurz machen. Was ist denn, wenn du nur Bargeld nimmst? Was passiert denn mit dem Bargeld? Es wird gesammelt, gehortet, gemehrt. Nach Feierabend? Nach Feierabend. Achso, es muss weggeschlossen werden. Ah ja, okay, es muss gesichert werden. Und es muss zur Bank gebracht werden? Wer macht es? Zweifelsfall ich, weil ich vertraue ja niemandem. Ja, und wie lange brauchst du dafür jeden Tag? Es ist ein Kostenfaktor. Ich muss Zeit dafür investieren, um das dahin zu bringen. Und ich brauche vielleicht auch, ich muss noch mehr Geld investieren, um einen Tresor zu kaufen, wenn ich es nicht jeden Tag machen möchte. Mhm. Oder wenn ich es selber dahin bringe, brauche ich vielleicht einen entsprechenden Koffer, der abschließbar ist. Das kostet auch Geld. Ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich möchte nicht vorgreifen, du bist dran. Aber genau so ein Beispiel hatten wir ja genannt, ne? Das ist ja auch eine Ressource, im Prinzip die Kosten verursacht. Die muss ja auch bezahlt werden. Also? Das Geld einfach immer schön im Laden lassen. Ja, aber also es regt so ein bisschen zum Nachdenken an natürlich, ne? Und ich fand es super spannend, weil die haben da ein Beispiel von einer Bäckerei in Frankfurt oder Köln war das, die halt gesagt haben, bei uns kann man nur noch mit Karte zahlen. Und der hat es dann so vorgerechnet. Wir haben keinen Mitarbeiter, der nach Ladenschluss das Geld sortiert, irgendwie zur Bank bringt. Das kostet, muss ich ja auch bezahlen. Ja. Und man so habe ich halt meine Gebühren und ja, also fand ich sehr interessant, kann man sich mal angucken. Ich glaube, 40 Minuten und Da gab es also keine mehrteilige Doku zu. Nein. Aber Kübelböck kriegt mehrere Teile. Jetzt haben wir es. Armes Deutschland. Fernsehkritiker. Endlich kann ich mal wieder über irgendetwas herziehen. Ja. So ist es, ne? Das mit der Kartenzahlung hätte mich ehrlich mehr interessiert. Ja, fand ich auch total spannend, ne? Und mal gucken, vielleicht kann man ja das Thema, wenn René da ist, auch nochmal ein bisschen ansprechen. Der andere Typ hier. Ah, dieser Blonde da, schütteres Haar, schmalbrüstig, blutarm, arbeitsscheu, meinst du den? Ja, richtig. Alles klar. Genau, okay. Den meine ich. Genau. Hey René, du merkst, wir vermissen dich. Aber sowas von, ne? Viel Liebe geben wir zurück. Ja, auf unsere ureigenste Art und Weise. Genau. Jetzt überlege ich gerade, wir waren gerade bei Streaming. Ach so, ja. Bei dem Restaurant waren wir gerade. Restaurant. Lass mal wieder essen. Ich? Du wirst lachen, in letzter Zeit weniger. Heute war ich in der glücklichen Situation, zum Mittagessen in der Firma mal wieder zum Mexikaner zu gehen. Hm. Sag wo und wie heißt er? Das ist Taco Loco. In der Reinhardtstraße, ja. An der Ecke Luisenstraße, schräg gegenüber von der Charité, also genau da, wo ich arbeite. Perfekt. Fall ja, da lohnt raus. Sich ja für die Mittagspause. Ja, es ist super, natürlich. Mexikanisch ist jetzt nicht so super preiswert, aber sie haben dediziertes Business Lunch, was sie anbieten. Ja, sehr gut. Und da sind die Preise dann ein bisschen niedriger. Und ich krieg sowieso einen Zuschuss vom Arbeitgeber. Das heißt, ich bezahle ihnen nicht so viel hintenrum, kriegt also was erstattet und bin so positiv jedes Mal überrascht, dass sie auch im Rahmen des Business Lunchs die volle Qualität irgendwie da haben. Okay. Das ist wirklich so, als ob du zu einem, ja, ich sag jetzt mal, zu einem richtigen, echten Mexikaner zur besten Tagesschauzeit, nee, wie sagt man hier, zur besten Zeit am Abend hingeht, ja, 21, 22 Uhr. Mhm. Und es ist fantastisch. Okay. Nicht schlecht. Ja, ich habe ja dir schon gesagt, eigentlich ist ja heute kein Bürotag bei uns, ne, weil Mittwoch ist, aber wegen der Podcast-Aufzeichnung war ich heute mal da und ein Kollege war auch da. Und wir waren heute Mittag hier direkt gegenüber Karl-Liebknecht-Straße im Kartoffelhaus. Kartoffelhaus, oh, von denen gab es ja früher mal einige. Ja, es gibt immer noch einige Zweigstellen in Berlin, ja. Ah, ja. Das würde mich mal interessieren, vielleicht mal in die Shownotes die Adressen raussuchen. Kann man machen, das Kartoffelhaus. Und wir haben gegessen, natürlich für einen deftigen Preis auch, ne? Die haben kein Business Lunch. Kartoffeln mit Gulasch. Gulasch. Gulasch, Brandenburger Gulasch. Was ist denn ein Brandenburger Gulasch? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ein Schweinegulasch, ein Rindsgulasch, ein gemischtes Gulasch, ein Putengulasch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Schön mit Zwiebeln und ein bisschen Salat dazu war das. Ah ja, nicht näher definiertes Fleisch mit Soße, Salat und Zwiebeln. War aber total lecker, muss ich sagen. Fein. Also das kann ich empfehlen und ich hatte mir noch aufgeschrieben, weil ich ja mal jetzt viel essen wieder, ne? Wo hatten wir es denn? Beim Italiener zum Beispiel, da hat ein Kollege neullich Geburtstag gehabt und hat uns zum Italiener eingeladen. In der Hauptstraße in Schöneberg, die Trattoria del Corso. Trattoria del Corso. Ja. Sagt ihr das was? Nein, ich wollte es nur okay, aussprechen. Ja, auf Italienisch aussprechen. Aber Hauptstraße. Sag mir mal, auf welcher Höhe. Ich glaube, es ist direkt S-Bahnhof Innsbrucker Platz, kann das sein? S-Bahnhof Innsbrucker Platz. Ja, also an der Hauptstraße gibt es einen S-Bahnhof Innsbrucker Platz. Und da ist, glaube ich, eine Querstraße weiter. Eine Querstraße weiter, Trattoria. Aber noch direkt in der Hauptstraße. Ich bin immer auf der Suche nach guten Italienern. Ja, der war auch gut. Diesbezüglich kann ich auch noch einen Tipp abgeben. Es hat ein guter Italiener aufgemacht bei mir ums Eck. Hm. Und zwar in der Hannemannstraße. Das ist kein übliches Restaurant, sondern in der Hannemannstraße unweit der Buschkrugallee gibt es einen Tennisclub, einen Tennisverein. Dessen Name ich natürlich nicht kenne. Aufschlag hieß der oder Doppelfehler. Nein, der hatte einen richtigen Namen. Okay. Na jedenfalls, seit neuestem, seit ein paar Wochen, Monaten, haben die da einen extra Zugang zum Gelände. Und deren Casino hat ein neuer Betreiber übernommen. Es ist also eine Familie, die jetzt da dieses Restaurant betreibt, dieses Casino betreibt und dort servieren sie also wirklich leckeres, nettes, gehobenes italienisches Essen. Cool. Und die haben dann extra separaten Zugang, so dass man, also ja klar, du musst schon über das Gelände, aber es ist eben ein dedizierter Zugang sozusagen für Gäste. Das war nämlich die zwingende Voraussetzung, warum sie gesagt haben, ja, wir übernehmen das Casino. ihr habt hier zwar ein paar Leute, die hier spielen, aber das würde für uns nicht ausreichen. Wir wollen eben unsere Speisen und Getränke allen anbieten, damit wir hier ordentlich Umsatz generieren können. Na klar, Und das Konzept scheint bislang irgendwie aufzugehen. Also gleichbleibende Qualität. Ich persönlich bin begeistert. Die haben mit Sicherheit auch einen Namen, aber das muss ich nachreichen. Ja, ist ja kein Problem, ne? Und dann habe ich noch einen Tipp, und zwar ein Vietnamese, Mikoto Sushi in der Skalitzer Straße. Sushi klingt nicht vietnamesisch, das klingt japanisch. Doch, Sushi und Maki-Variationen sowie vietnamesische und vegane Speisen in einem Lokal mit Bambusdekor und Innenhof, also Gesundheit. Verzeihung. Sehr lecker, muss ich sagen, war echt gut. Und habe ich neulich wieder mit einem Kumpel nach Feierabend ausprobiert. Morgen gehen wir wieder Burger essen zusammen. Fein. Wo ist das? Kommen wir nochmal zu den Vietnamesen zurück. Ja? Wo ist der? Skalitzer Straße. Skalitzer. U-Bahnhof Schlesisches Tor. Ah, okay, am Ende der Skalitzer Straße, am östlichen. Also direkt, wenn du aus dem U-Bahnhof rauskommst, ist ja die Skalitzer Straße. Und direkt einmal über die Ampel, dann bist du da. Ja, cool. Ja, kann ich empfehlen. Ne? Also wir probieren da immer mal ein paar gute Restaurants aus und haben bis jetzt schon ganz gute gefunden. Ja, mein. Geil, sehr schön. Oder? Stark. Ich sag's dir. Stark, mega. Was fällt dir noch ein? Mega. Mega, Dieter. Ja, so. Wie sieht's denn mit unserer Zeit aus? Haben wir noch Platz für ein spannendes Thema? Oder? Mal gucken. Also wir sind jetzt ein knappes Stündchen dabei. Ja. Ist ja entspannt heute, kein also Ring in sich. Was Kleines könnten wir noch, wir könnten, haben wir zum James June noch was nachzureichen, da wegen ihres Umbaus? Da könnten wir ja mal unseren Hörern sagen, genau, ihr braucht da nicht mehr hingehen, weil das wird umgebaut. Also es ist richtig komplett geschlossen? Ja. Okay, wie lange wissen wir nicht, aber es soll dann danach wieder eröffnet werden und wir sind gespannt. Das sind wir in der Tat. Weil wir wollen ja da auch wieder aufzeichnen. Ja, du weißt doch, eigentlich ist die Stadt viel zu groß, als dass es sich lohnen würde, zweimal am selben Ort irgendwie aufzunehmen. Aber es ist für uns bequem. Ja, daran merkt man auch, dass man älter wird, ne? Naja, man darf ja nicht vergessen, wir machen den Podcast meistens nach Feierabend. Wir sind ja, wie du schon sagst, nicht die Jüngsten. Und da müssen wir uns natürlich zentral treffen, weil wir alle drei woanders arbeiten. In der Vergangenheit haben wir das aber auch irgendwie geschafft. Ja. Aber wir haben nicht immer so früh angefangen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Doch, das war immer dieselbe Zeit. Damals nicht. Doch. Als ich zu euch gestoßen bin, haben wir vor 18, 18.30 eigentlich nicht aufgenommen. Was? Und da haben wir dann auch mal, da waren wir mal hier und mal dort und wo wir überall waren. Nee, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Immer 17 Uhr. Nein, das hat Tradition. Auf keinen Fall, geht gar nicht. Weil so früh komme ich ja normalerweise gar nicht raus bei der Arbeit. Das stimmt, die letzten Jahre im Sommer haben wir natürlich versucht, an verschiedenen Orten aufzunehmen. Ja. Da gab es auch richtig geile Folgen, so mit guter Kulisse auch, ne? Teilweise mit Zuschauern. Zuhörer wäre mir erstmal lieber, aber gut. Ja. Aber natürlich, der Sommer, wenn der so scheiße war, dann können wir natürlich nicht draußen aufnehmen in der Stadt. Da haben wir einen Grund gefunden. Apropos Zuhörer, teilen, liken, abonnieren. Immer näher. Genau. Das dürft ihr da draußen gerne als Befehl werten. Richtig. Na? Befehl. Ich sag's mal so. Ja. Irgendwas ist doch übrigens, wollt ihr wissen, wie man mit uns Kontakt aufnimmt? Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Genau. Ich sag's dir, ne? Eine Hausaufgabe haben wir noch vergessen. Können wir kurz erwähnen. Wusstest du, was das Valsalva-Manöver ist? Das was? Das Valsalva-Manöver. Du hast doch die letzte Folge gehört. Kannst du nochmal sagen, wie das heißt? Valsalva. Kann ich mal sehen, wie das geschrieben wird? Ja. Valsalva. Also hast du die Folge nicht gehört. Doch, ich hab's natürlich vergessen. Was war das? Hat jeder schon mal gemacht. Und ich kann in der Zwischenzeit, während Marc überlegt, oh, das dampft ganz schön aus seinem Kopf, sagen, weil das war die Hausaufgabe, wo daher der Name kommt und die Person, die es erfunden hat oder wonach es benannt ist, ist Antonio Maria Valsalva. Der lebte von 1666 bis 1723 und war ein italienischer Arzt. Ja. Okay. Ich hab's vergessen. Was ist das? Weißhalber-Manöver. Das ist hier der... Ach, der Druckausgleich. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, genau, fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja. Ne? Weißt du auch warum? Nee. Ich hab noch welche. Schuppen? Haare. Ach so, Haare. Okay. Ach so. Ach Mensch. Warum haben die Fische keine Haare? Weil sie nichts gegen ihre Schuppen getan haben. Kein Shampoo. Ja. Oh Mann. Und dann können wir schon mal sagen, ich freue mich nämlich auf ein Thema. Aha. Ist, den Darwin Award. Da habe ich noch ein paar Sachen. Darwin Award. Genau, das ist nämlich ein sarkastischer Negativpreis. Ja. Und der soll quasi Menschen posthum ehren, in Anführungszeichen, die sich aufgrund einer bemerkenswerten Fehleinschätzung oder eines besonders unüberlegten Missgeschicks selbst töteten. Ja, genau, wo ich schon sagte, naja, also darüber macht man eigentlich keine Witze. Ich nenne dir ein Beispiel und du freust dich dann auf die nächsten Folgen. Ich freue mich dann. Ja. Und zwar 1990 hat der folgende Vorfall dafür gesorgt, dass der erste Preis vergeben wurde. Ich höre trotzdem zu. Wir nehmen 1993, nehmen wir, der ist besser, als Teaser. Ein Rechtsanwalt warf sich gegen ein Fenster im 24. Stock eines Hochhauses, um die Stabilität der Fensterscheiben zu demonstrieren. Oh Gott. Du ahnst es. Ja. Siehst du, du lachst. Da haben wir es. Der Fensterrahmen gab jedoch nach und der Anwalt stürzte aus dem Gebäude. Er starb beim Aufprall unmittelbar. Deswegen Darwin Award und jetzt weiß man, worum es dabei geht. Ne? Es gibt auch ein Das ist nicht lustig, Leute. Naja, aber man merkt es. Genau. Da gibt es verschiedene Dinge, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ich glaube, Mark habe ich jetzt gekriegt. Ja, du hast mich. Ich schäme mich. Ja. Ich schäme mich wirklich. Dieser arme Mann. Und wer schon mal reinhören will, das fand ich nämlich auch interessant. Das wusste ich nämlich gar nicht. Es gab etwas, was du noch nicht wusstest. Ja, denn 2002 ist ein Hörbuch erschienen, wo Heller von Sinn und Dirk Bach, ausgewählte, mit einem Darwin Award ausgezeichnete Begebenheiten auf heitere Weise vorlesen. Aha. Vielleicht ganz interessant, ne? Und vielleicht kennst du ja... Scheiß auf interessant, lustig soll es sein. Ja, genau, kennst du die Filmkomödie The Darwin Award? Nein. Von 2006 und da werden teilweise auch solche Fälle erzählt, gespielt, dargestellt. Ja. Genau. Daraus könnte man eine Fernsehserie machen. Ist wahrscheinlich Open End. Na, stell dir das doch mal vor. Du machst eine Fernsehserie und in jeder Folge stirbt jemand auf unfassbar bekloppte Weise. Genau. Wie lang soll da eine Folge sein? Naja, man müsste es dann schon so drehen, dass man irgendwie eine Hintergrundgeschichte hat. Ja. Vielleicht jemand, der das zweifelhafte Glück kann man jetzt auch nicht sagen, aber eine zweifelhafte Ehre hat, jedes Mal dabei zu sein, wenn sowas passiert. Ja. Oder vielleicht jemand, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, so etwas zu recherchieren. Mhm. Das heißt, er zieht irgendwie von Stadt zu Stadt oder durch die Welt und recherchiert diese Fälle und dann wird das so halbdokumentarisch, wird dann gezeigt, wie die Leute dann tatsächlich umkommen. Ja, spannend. Coole Idee. So 12 Staffeln könnte ich mir vorstellen. Netflix, spannend. Ja, oder in der AOK oder beim ZDF. Oder so, genau. Aber wenn wir Marc schon zum Lachen gebracht haben, würde ich sagen, steigern wir das Ganze noch. Du, eigentlich geht's gar nicht mehr besser. Ja, er wirft sich gegen die Scheibe, um die Stabilität zu testen. Und Leute, genau. Marc hat bei der Redaktionssitzung so gesagt, nee, das ist überhaupt nicht lustig. Nee, ich bin doch nach wie vor der Meinung. Jetzt kriegt er sich hier gar nicht mehr ein. Also, bitte teste hier nicht die Stabilität der Scheibe von der Terrasse. So ist das. Ja, wir kommen zum Witzbattle in Folge 171. Donnerwetter. Jeder 3 Witze haben wir gesagt. Ja. Und damit haben wir insgesamt, 1, 2, 3, 4, 6 Witze. Jetzt, ich wollte gerade sagen, lass uns kurz René anrufen und fragen. Okay. Aber wir wollen die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen, weil bis René das Ergebnis errechnet hat, lassen wir das. René, wir vermissen dich nach wie vor. Beste Grüße. Hier kommt Witz Nummer 1. Ja. Der Lehrer zu Fritzchen: Fritz, du bist nicht verheiratet, also bist du ledig. Ich hingegen, ich bin verheiratet, also bin ich was? Fritzchen guckt und sagt: erledigt. Hm, Klassiker. Den habe ich übrigens dem Hochzeitpärchen vorher auch erzählt. Das ist doch schön, dass sie mal einen guten Witz gehört haben. Ja, genau. Ich habe heute Sommerwitze, ne? Sommerwitze? Ja. Verkehrskontrolle. Der Polizist, haben Sie etwas getrunken? Der Autofahrer, nein. Daraufhin der Polizist, na, sollten Sie aber mindestens 2 Liter am Tag. Ich habe mich schon gefragt, wo der Sommer da ins Spiel kommt. Ja. In Ordnung, in Ordnung. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Bei wem wird denn vor dem Essen noch gebetet? Erkundigt sich der Pfarrer in seiner Klasse. Also bei uns ist das nicht nötig, meint der kleine Leo. Meine Mama kocht nämlich ganz gut. Mhm. Klassiker. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Ja, so aber den kann man immer erzählen, der ist immer gut. Ne? Die Hausfrau zum Handwerker. Haben Sie Durst? Er, ja, kein Wunder bei der Hitze. Und sie, ich bringe Ihnen ein Wasser. Und er, ich bin nicht schmutzig, ich habe Durst. Ja, genau. Ja, okay, okay. Mein Dritter kommt hier. Der kleine Peter kommt aus der Schule und eröffnet seinem Papa. Wir haben heute alles über die Entfernung des Mondes gelernt. So, so, sagt der Vater. Das ist auch interessant. Dann erklär mal, wie entfernt man denn den Mond? Hm. Nicht schlecht, oder? Aber gut, ja. Aber pass auf, den toppe ich jetzt locker mit meinem letzten Witz. Okay. Der ist ein bisschen länger. Ei. Ich hab Zeit. Okay. 3 Schildkröten. Du lass dir Zeit, ich hab Zeit. Okay, ich fange nochmal an. 3 Schildkröten irren durch die Wüste und bekommen schrecklichen Durst. Endlich finden sie eine Oase, bestehend aus einigen Büschen und Palmen und einer kleinen Wasserquelle. Doch, oh weh, sie haben keine Tassen dabei. Na, es wird wohl auch erstmal ohne Tasse gehen, sagt eine Schildkröte und will sich aufs Wasser stürzen. Aber die anderen halten sie zurück. Nein, nein, das ist nicht gut. Lass uns lieber auslosen, wer die Tassen holt. Gesagt, getan. Während nun eine Schildkröte losstiefelt, um die Tassen zu holen, warten die anderen beiden durstig vor der Quelle. Die Zeit vergeht und der Durst wird zur Qual. Nach 2 Tagen stöhnt die eine, ich halt's nicht mehr aus, ich muss unbedingt etwas trinken. Da gibt auch die zweite nach, denn ihr geht's nicht besser. Und als sie sich gerade am Wasser labern wollten, teilt sich der Busch hinter ihnen. Die dritte Schildkröte kommt hervor und ruft, also wenn ihr schummelt, dann geht gar nicht erst los. Aua, aua. Ja. Aua, aua. So ist das. War, glaube ich, mein längster Witz, den ich jemals erzählt habe. Da, ja. Aber nicht, hin, ne? Nicht dein schlechtester. Ich habe eigentlich nie schlechte Witze. Ich musste noch mal die ganzen Zuschriften durchgucken. Ja, okay. Das ganze Feedback unserer Zuhörer. Ja, liebe Zuhörer. Wir vermissen in letzter Zeit, Sommerloch hin oder her, Urlaub hin oder her, wir vermissen in letzter Zeit euer Feedback, ja, eure Eingaben. Wir wollen natürlich wissen, gefällt euch das, was wir hier so machen? Genau. Habt ihr Vorschläge? Habt ihr was zu korrigieren? Lob ist auch ganz gerne gehört. Lasst euch nicht lumpen. Wir haben euch ja schon gesagt, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Macht das einfach mal. Seid nicht schüchtern. Und jetzt habe ich genug gesagt. Jetzt genau. Wieder zu Stefan. Bewertet uns gerne bei Spotify oder andere Podcast-Dienste. Hm. Und bei Spotify könnt ihr inzwischen ja auch die Folge kommentieren. Mhm. Also tut euch keinen Zwang an. Eine kleine Werbung für Stefan. Was? Stefan hat nicht nur dankenswerterweise, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Das ist ja unglaublich. Mach ich auch viel. Ich lasse das einfach mal. Hm. Geht auch ohne. Ja. Wie schwer kann es sein, etwas nicht zu tun? Sagte ich zu dem Typen, der mit dem Rauchen aufhören wollte. Ja, richtig. Genau. Also. Jetzt habe ich Angst. Der Stefan hat dankenswerterweise auch eine Website gebaut für unseren Podcast unter berlin-podcast.de. Erst die Stadt und dann das Ding. Ja. Darüber hinaus hat er jahrelange Erfahrung, was das angeht. Das kulminierte zuletzt in einer kompletten Überarbeitung seines Online-Sporttipps, das Ost-Tipp-Spiel. Ja. Anlässlich, das habe ich schon wieder gesagt, das ist unglaublich. Ich sollte jedes Mal einen Euro ins Schwein packen. Anlässlich, da ist ja ein drin. Anlässlich. Ja. Ah, jetzt also weiß ich, worauf die hinaus will. Genau, die Bundesliga-Saison hat begonnen und ihr könnt da kostenfrei mittippen. Und da dachte ich mir, wir verdienen damit oder du verdienst damit irgendwie kein Geld und machst das aus Spaß an der Freude. Ruhm und Ehre. Und du suchst immer Leute, die da mitmachen. Ja. Das ist doch hier das beste Forum, um den Leuten mal zu sagen, ich möchte das dieses Jahr nicht alleine machen. Ja. Bitte spielt mit. Und es zählt nicht die Ausrede, ich muss ja jede Woche dann tippen, weil ein Kollege von mir, den grüße ich mal an dieser Stelle, danke Tobi, hat mir die Woche geschrieben, ach, er hat jetzt mal die ganze Saison durchgetippt. Zack, erledigt. Zack. Ja. Genau, ist wie, wie mit dem Lottoschein ausfüllen. Genau, und vielleicht gewinnt er ja. Genau. Und ich muss dazu sagen, die ersten drei Plätze kriegen immer eine Kleinigkeit. Das hat Tradition. Ah, das solltest du vielleicht konkretisieren, dass du sagst, was man denn da bei dir gewinnen könnte, weil das ist ja ein zusätzlicher Anreiz. Ja, naja, so klassisch die Amazon-Gutscheine zum Beispiel. Amazonen-Gutscheine. Ja. Das heißt nicht, dass ihr Amazonen erwerben könnt, genau, ihr Dreckschweine. Weil das sind honorige Damen, genau, die sehr gut kämpfen können. Ja, aber das wurde immer sehr gelobt. Es ist ein Anreiz, unter die ersten drei zu kommen. Fein. Ne? Fein. Nehmen wir mal so mit. Genau. Also, Marc. Ich habe ja schon die automatische Erinnerung bekommen von deinem System, weil ich ja vor Jahren da mitgemacht habe, mitgetippt habe, gerade hier bei Europameisterschaften und Fußball-Weltmeisterschaften. Und wenn man einmal im System ist, dann lässt das System natürlich einen nicht mehr los. Dann ist sie gefangen. Und genau, und man wird per E-Mail daran erinnert, dass man doch mal wieder mitmachen könnte. Genau. Und Stichwort WM, nächsten Sommer ist soweit. Fein. Ja. Da kommt ja das Wetter uns vielleicht auch nicht so doof vor, weil wir ja die ganze Zeit Fußball gucken. Hoffen wir es mal. Vielleicht. Mal gucken. Ja, dann finden wir was anderes, worüber wir meckern können. Ja. Also mitgemacht, ost-tippspiel.de. Genau. Registrieren. So nämlich. Und dann seid ihr dabei. Das soll's gewesen sein, ja, von unserer Seite. Hast du noch eine Weisheit des Tages? Eine Weisheit des Tages? Nee, ehrlich gesagt nicht. Na gut, denn eine improvisierte von mir, Podcast zu zweit, ist auch mal ganz schön. Ja, das stimmt. Das war mein dritter Podcast in Folge zu zweit. Aber gewöhn dich nicht dran. Nicht? Nächste Woche werden wir dich wahrscheinlich wieder zu dritt, also René und ich werden uns dann absprechen und dich dann gemeinsam zuquatschen. Versprich nicht. Nichts, was du nicht... ich weiß nicht, ob René nächste Woche schon wieder Zeit hat, aber ich hoffe es natürlich. Na klar, der kann es ja kaum erwarten. Der brennt ja. Der brennt ja drauf. Ja, alles klar. Gut, liebe Zuhörer, danke fürs dabei sein. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Genießt noch den Sommer. Genau, denn er ist immer noch da. Lasst euch nichts erzählen. Genau. Und es wird ein langer Sommer. Also wir werden mit Sicherheit auch noch einen goldenen Oktober kriegen. Ihr dürft mich an der Stelle gern zitieren. So. Und mit diesen wohlgesetzten Worten sage ich... Schöne Restwoche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und hier sind die Outtakes. Auf REC, R-E-C, steht für Recording wahrscheinlich. Du musst in dein Mikro sprechen, sonst versteht man das nicht. Nichts zu sagen hat er, sagt er. Eieieiei. Viele Dinge ich noch in den Hosentaschen habe. Mehr musst du nicht raus. So, nee, mehr gibt's auch nicht. Nee? Wäre wahrscheinlich jetzt auch zu aufwendig. Ich weiß. Was? Ja. Was? Was? Was? Ja, ich meine jetzt zu suchen und so. Ja, ja, genau. Was? Gut. Was? Schere. Gut. Stein. Papier. Weißt du, was ich meine? Ja. Muss mal Timo Bommelino gucken. Der war jetzt bei Streter irgendwie. Hat er auch der ist immer bei Streter. Ja, der hat eine eigene Rubrik. Ja, ja. Der macht das gut, finde ich. Weißt du, was ich meine? Was? Genau. Das musst du mal dir anschauen. Der macht das ganz hervorragend. So, okay. Jetzt habe ich hier mit meinen Zetteln nicht durcheinander gekommen. Ich brauche einen Assistent, glaube ich. Eine Assistentin. Du bist ziemlich weit weg. Bin ich das? Ich kann auch noch näher ranrutschen. Ja, ein bisschen näher ranrutschen, weil du sprichst ja jetzt nicht so laut. Du stehst auf Nähe. Ohne weitere Umschweife. Einfach Rinder auf die Mutter. Dann fangen wir an. Ja? Ja, ja. Wenn es Blaulicht weg ist? Blaulicht, ja, genau. Gehört ja zum Podcast. Hörst du, heute machst du aber keinen irgendwie. Und hier ist der Mann. Ach, muss ich ja jetzt umschreiben, wa? René gar nicht da ist. Machst du heute nicht. Man sagt einfach, hier ist Marc, das ist gut. Meinst du? Na, mal gucken. Nein, kenne ich doch. Na, abwarten. Ja, ja, ich lass mich überraschen. Folge 171. Lass dich ruhig verarschen. Gut. Schnell kann es geschehen. Hallo, Rudi. Dass auch deine Wünsche in die Hose gehen. Dich ruhig verarschen. Du willst nochmal auf Toilette? Ja, ich habe überlegt, aber... Wir sind ja hier draußen, kannst auch laufen lassen. Das passt schon. Gut. Alexa? Mach mir eine Stulle. Mach mir eine Stulle. Sehr schön. Sehr schön. Man kann sich von einem feisten Alien umbringen lassen, sich durch die geschlossene Fensterscheibe stürzen oder wie Kübelböck von einem Schiff stürzen. Das sind ja tolle Aussichten. Ja, das war doof. Das müssen wir nochmal machen. Ja, schöne Aussichten. Aber erstmal, genau, das sind schöne Aussichten. Mhm. Und sag, genau, sag's anders. Sag nicht, das sind ja schöne Aussichten, sondern das sind ja schöne Aussichten. Ah, ja. Genau, so richtig ironisch. Ja, okay. Na, das sind ja schöne Aussichten. Na, das sind ja schöne Aussichten. Prima. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ja, das passt doch gut. Ich habe es jetzt ausgemacht. Ja, jetzt. Ich habe schon einen Schreck gekriegt. Ja, ja. Ich habe vorhin immer mal raufgeguckt. Der hat schon Ausschlag gehabt. Gut, dann stoppen wir.